Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Hat Per schon Abbruch gemeldet? Nee. Ich zähle X-Zeit plus eine halbe Stunde. Ja, ich auch, Mensch. Wochenlang beobachtet man die Kreuzung und legt die X-Zeit fest. Und dann ist X-Tag und das Objekt erscheint nicht. Vielleicht ist er bloß ausgerutscht und hat sich einen Fuß verstaucht. Oder seine blöde Staatskarosse springt nicht. Wir brechen ab. Komm, noch 5 Minütchen. Im Einsatz wird das planmäßige Zeitlimit nicht geändert, Carsten. Fahr ab. Das ist Per. Taubenschlag? Ich zähle X-Zeit plus 31. Was sag ich ihm? Abbruch, Abbruch! Panne beim Start. Die Taube fliegt heute nicht. Fürs Protokoll stelle ich fest, der Rechtsausschuss des Landtags ist beschlussfähig. Tagesordnungspunkt Nummer 1 ist der Antrag des Generalbundesanwalts, die Immunität des Kollegen Landtagsabgeordneten Peter Berg aufzuheben. Ich gebe das Schreiben des Generalbundesanwalts rum, damit jeder sich selbst ein Bild machen kann. Hier, bitteschön. Vervielfältigt habe ich den Brief nicht. Der braucht nicht, bitte mich nicht misszuverstehen, in falsche Hände zu kommen. Bitte. Während Sie lesen, darf ich vielleicht ausführen, dass ich Herrn Generalbundesanwalt telefonisch kontaktet habe, aber mehr als in dem Brief steht, habe ich in dem Gespräch eigentlich auch nicht rausbringen können. Es sind bei den neu aufgetauchten Stasi-Akten solche, aus denen hervorzugehen scheint, dass der Vorsitzende des Innenausschusses unseres Landesparlaments jahrelang als informeller Mitarbeiter, sogenannter IM, bei der Stasi geführt wurde. Tja, liebe Kolleginnen und Kollegen, so sieht's aus. Kann es sich um Falsifikate handeln? Um nachgeschobene, desinformatorisch zu verstehende? Das war auch mein erster Gedanke. Vom Bundesanwalt musste ich mir sagen lassen, dass bisher jedenfalls die in den Akten dokumentierten Vorgänge sich im Wesentlichen als richtig erwiesen haben. Aber vergessen wir nicht die umstrittenen Fälle. Habe ich ebenfalls dem Bundesanwalt sofort. Er antwortete mir, was er braucht, ist die Genehmigung, durch Ermittlung zu klären, inwieweit die Vorwürfe ernst zu nehmen sind. Das hört sich schon freundlicher an. Ja, die Formulierung als solche ist geschmeidiger, aber der Bundesanwalt hat in dem Gespräch leider einen recht barschen Ton für angemessen gehalten. Er wird pflichtgemäß ermitteln oder, ich zitiere ihn, in einer Presseerklärung erläutern, warum es ihm nicht möglich ist, falls wir uns zu Deutsch stur stellen. Das ist ein gutes Boot. 2 Ruderbänke. Könnt ihr euch abrackern? Ich habe für 1 Stunde bezahlt. Wir machen eine geschlagene Stunde auf dem Präsentierteller. Auf dem See hört uns niemand ab. Das stört auch keiner und wir haben den Überblick. Aber kein Fluchtweg, Mensch. Da kommt wieder ein Chopper. Wie sieht er aus? Nicht alle hinsehen. Typisches Bullenschwein. Ungefähr 30. Athletisch Rotzbremse. Den hellen Tag nicht auf Maloche. Jetzt ist er vorbei. Vermutlich ein Arbeitsloser. Ja, tut mir leid, wenn ich nerve. Aber ich fahre die Autobombe zur Kreuzung. Ich lasse das Auto stehen und suche Deckung. Ihr lasst mich 30 Minuten zittern. Und dann muss ich wieder einsteigen und die Ladung zurück in die Tiefgarage fahren. Naja, mein Gott, zu dir kann ich da nur sagen. Wenn wir nicht zünden, explodiert auch nichts. Das meinst aber bloß du. Wie reagiert das Zeug auf Druck, auf Hitze? Beides kann bei einem simplen Auffahrunfall entstehen. Und dann gehe ich senkrecht nach oben. Wer soll bei der Aktion eigentlich draufgehen? Peter Berg oder wir? Ich glaube, wir haben begriffen, was du uns sagen willst. Das hoffe ich aber auch. Wir müssen rauskriegen, warum er wochenlang jeden Morgen pünktlich auf die Minute über die Kreuzung rollt und auf einmal bleibt die Imponierkutsche in der Garage. Krankheit ist die nächstliegende Antwort. Ach, leider haben wir im Haus keinen Informanten. Das Beste, was mir einfällt, ist ein Anruf im Fraktionsbüro des Landtags. Ich sei eine persönliche Bekannte, kann ich sagen. Und sehr diskret tun. Oder ich gebe mich als Journalistin aus. Und fragen Sie, von welcher Zeitung? Wozu habe ich eigentlich seine Frau überwacht? Sie fährt jeden Tag zwischen 10 und 11:30 einkaufen. Warum hängt sich keiner an sie dran? Was soll das bringen? Wenn sie zur Apotheke fährt und plastiktütenweise Medikamente wegschleppt, dann wissen wir, er ist krank. Dann wüssten wir sogar, was für eine Krankheit. Hervorragende Idee. Aber vielleicht ist er gesund und sie kauft nur Tomaten. Was dann? Das sind alles Gartenzwerge und der Generalbundesanwalt ist der Oberzwerg. In der Geschäftsordnung steht... Die halten alles für möglich, was in einer Akte steht. Dass sie es mit lebendigen Menschen zu tun haben, vergessen sie. Ich zitiere aus der Geschäftsordnung des Landtags. Also, wenn der Rechtsausschuss einstimmig beschließt, dass die Immunität eines Abgeordneten aufzuheben ist, dann gilt sie als aufgehoben, falls nicht, und das ist wichtig, falls nicht binnen einer Woche schriftlich Einspruch erhoben wird. Von wem? Von einem Mitglied des Landtags. Irgendeinem? Ja, jeder kann Einspruch erheben. Also davon kannst du ausgehen, dass es Einsprüche förmlich regnen wird. Ja, kein Mensch wird dir zutrauen, dass du für den Kommunismus gearbeitet hast. Außer diesen Karlsruher Advokaten. Oder glaubst du, die sind wie andere Leute, atmen, schwitzen? Und essen? Also, ich glaub das nicht. Die bewachen den Goldfischteich, das ist ihr Job. Wieso hast du Hunger? Was gibt es denn? Kaltschale, habe ich gedacht, bei der Hitze. Recht so? Ja, hochwillkommen sogar. Freut mich, aber sag mal, nimmst du nicht alles sehr leicht? Ich nehme es nur nicht so schwer wie du, Kind. Ich habe kaum geschlafen, ich stand senkrecht auf der Matratze. Ach, also das Schnarchen neben mir muss der Hund gewesen sein. Natürlich, ich schnarche doch nicht. Und wo bleibt die Kaltschale? Ich finde es nicht richtig, dass du dich im Haus einigelst. Du müsstest durch den Landtag fegen wie ein Wirbelsturm und jeden am Schlawittchen fassen und sagen, ich bin kein kommunistischer Spitzel, ich bin euer alter schwarzer Peter. Meine Freunde halten das für richtig, wenn ich einige Tage abtauche. Warum verreisen wir dann nicht? Oh, erreichbar soll ich schon sein. Du hast die Probleme und ich den großen Tatterich, wie üblich. Also die Suppe gestern ist ganz groß angekommen, kann ich Ihnen versichern. Ich hätte gern diese zwei Orangen, falls sie süß sind. Gut, bedienen Sie nur den jungen Mann. Aber eine von den Kiwis war schimmelig. Hier, ich habe sie mitgebracht. Schimmel. Oh, das tut mir aber leid. Ich tausche ihn natürlich um. Na, wer ist denn jetzt eigentlich dran? Ich oder die Dame? Tut mir leid. Ich versinke in den Boden. Bedienen Sie nur. Ich war vorlaut. Das ist Frau Berg. Was Frau Berg ist oder Frau Thal, was spielt denn das für eine Rolle? Entweder bin ich dran oder nicht. Bin ich dran? Tut mir leid, Frau Berg. Nein, es ist meine Schuld. Ich gehe davon aus, oder sagen wir, ich hoffe schwer, und zwar um Ihretwillen, Frau Berg, dass mein Kampf um Gerechtigkeit eben Sie tief beeindruckt hat. Woher kennen Sie meinen Namen? Die Verkäuferin hat ihn genannt, mehrfach. Ja, der Underdog in der Situation vorhin war ich selbst. Vielleicht denken Sie, es ist keine Heldentat, wenn ich für mich Gerechtigkeit fordere, aber immerhin, ne? Das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Mir wurde schon als Schulmädchen eingeschärft, ich soll mich nicht ansprechen lassen. Ja, ich von fremden Männern, Frau Berg, aber ich bin doch Ihr alter Bekannter aus dem Obst- und Gemüseladen. Sie waren in dem Laden sehr grob zu mir. Wie ich sage, wir kennen uns. Widersprechen Sie bitte nur, wenn es nötig ist, mein Selbstbewusstsein ist schonungsbedürftig. Na, wenn Sie selbst das sagen? Doch, ehrlich wahr, ich bin leicht zu erschüttern. Meine Mutter hat mich schon abgelehnt, jedenfalls meistens. Und jetzt kommen Sie noch mit Ihrer Kritik. Stellen Sie sich immer durch Pflegeleien vor? Durch gutes Aussehen kann ich ja nicht bestechen, das sehen Sie selbst. Durch Witz noch weniger, ich bin geistig einfach zu schwerfällig. Was bleibt da, wenn ich einer Dame auffallen möchte? Seien Sie galant? Was? Hier, mitten auf der Straße soll ich, während die halbe Stadt uns zusieht? Sollen Sie was? Ja, Ihnen galant die Hand küssen zum Beispiel, das wäre doch ein Anfang. Oh Gott, tragen Sie mir die Tüten zum Auto. Hier? Oder sind Sie zufällig auch nicht kräftig? Nun bin ich froh, dass meine Kraft so weit gereicht hat. Nur jetzt fühle ich mich richtig ausgelaugt. Leben Sie trotzdem wohl. Ich fahr heim. Sie machen es sich leicht. Ja, was erwarten Sie denn? Ein Trinkgeld? Wir denken an sowas. Nein, keine Kohle. Aber zu einem Tässchen Kaffee dürften Sie einen armen Kunststudenten schon einladen. So. Ich hatte als Frühstück einen Becherlein Pfefferminztee und zwei Stück Zwiebeln. Oh, also jetzt mal ernst. Sind Sie wirklich arm dran oder ist das Ihre Masche? Sowohl als auch. Und was heißt das? Ein Kaffee mit Ihnen wäre erwünschter Luxus einerseits, den ich mir sonst nie leiste. Ach ja? Nur beinahe nie. Selten. Und andererseits wäre es ein Stück, wie drücke ich mich aus? Geborgenheit. Ich will Ihnen nicht die Mutter ersetzen. Auf eine mütterliche Betreuung hatte ich auch eigentlich weniger abgehoben. Nein, ich dachte mir, weil an Ihrer schönen, schmalen Hand ein Goldreif glänzt und Sie auch sehr familienmäßig eingekauft haben, ja. Dachte ich mir, Sie sind Hausfrau und wenn Sie also nicht der brotverdienende Teil Ihrer Familie sind, dann ist jetzt Ihr Mann im Büro, ne? Und was zu Hause auf Sie wartet, das ist dann bloß das traurige Echo Ihrer eigenen Schritte und die gähnende Leere der viel zu langsam hinstreichenden Zeit, bis endlich am Abend er kommt und seine Prinzessin erlöst. Dachten Sie? Vorerst. Und dann dachte ich weiter und meinte, warum nehmen Sie mich nicht mit? Wir trinken den Kaffee bei Ihnen. Mein Mann erwartet mich zu Hause. Er kuriert eine Sommergrippe. Deshalb können wir trotzdem Kaffee zusammen trinken, aber in einem öffentlichen Lokal. Dann seien Sie bloß nicht zu witzig, ich will mich nicht totlachen. Ich Ich habe Kontakt mit seiner Frau aufnehmen können. Er ergab sich durch Zufall. Was war das für ein Zufall? Ich habe mich an sie drangehängt, als sie einkaufte. Gerade würde ich meine 2 Orangen bezahlen, da drängelt sie sich vor und quatscht die Verkäuferin an. Ich verbat mir das, alles klar? Nee, ich verstehe überhaupt nichts. Verstehst du das, Anita? Gott, man kabbelt sich und schon hat man einander kennengelernt. Ist doch so. Was hast du über unser Objekt erfahren können? Das Schwein liegt mit Sommergrippe im Bett, ist einfach nur erkältet. Dann wäre es überall die Aktion abzublasen. Er fraternisiert mit dem Feind. Nein, Genosse, ich tu bloß so. Ich habe den Verdacht, dass die Frau sich absichtlich von dir anmachen ließ. Was für einen Zweck sollte sie verfolgen? Frag lieber, was für einen Zweck verfolgen die Bullen, wenn sie die Ehefrau des Objekts als Köder vor deine Nase halten? Das scheint mir aber eine sehr weitgehende... Die Aktion ist verbrannt. Wie? Durch wen? Sie haben uns gesichtet. Vielleicht unser Funktelefon abgehört. Wer ist sie? Seine Gorillas. Ich habe von Personenschutz nichts gesehen. Herr, du deutest da eine Möglichkeit an, für die es keinen konkreten Hinweis gibt. Ich meine, okay. Die Einsatzgruppe löst sich zunächst auf und wir ziehen uns in Safe Houses zurück. Ja, warum nicht? Damit machen wir nichts verkehrt, wenn er eh das Haus hütet. Aber ich habe die Frau nun mal an der Angel, nicht sie mich, Peer. Und warum bleibe ich nicht dran? Ich habe meine Bude in der Gegend, da steht mein PC, da liegt meine angefangene Abschlussarbeit. Warum soll ich hektisch untertauchen? Darf ich deine Tüten tragen? Schon wieder. Bitte, lauern Sie mir auf. Errötend folge ich deinen Spuren. Wenn du das Auflauern nennst. Hey, seit wann duzen wir uns? Einer muss damit anfangen. Wie geht's dem Herrn Gemahl? So wie seine Nase läuft, kann er demnächst einen größeren Nebenfluss zum Vater Rhein eröffnen. Richte da wenigstens kein Unheil an. Wie bitte? Es hat mich der Gedanke gestreift, dass ein Politiker, solange er flach liegt, die Gesellschaft zwar nicht voranbringt, aber auch keine größeren Schäden verursachen kann. Halte ihn fern von Telefon und Faxgerät. Der Groschen ist also gefallen. Leider pfennigweise. Es dauerte Stunden, ehe mein überlastetes Oberstübchen eine absolut heiße Mutter namens Berg mit dem gleichnamigen erzkonservativen politischen Promi in Verbindung brachte. Du passt nicht zu ihm, du bist süß. Ihr ranziger Altsponti-Charme wäre dem Grips meines Mannes keine halbe Stunde gewachsen. Er fordert neue Knäste. Wo würden Sie Verbrecher einsperren? Im Kohlenkeller? Er beklagt die zunehmende Verausländerung der Innenstädte. Oh Gott, Ihre angenehme Lebenssituation als Student erspart Ihnen zweifellos Rivalitäten mit Billiganbietern am Arbeitsmarkt. Ach, was diskutiere ich überhaupt? Geben Sie mir meine Tüten zurück. Hier steht doch dein Wägelchen. Lass mich die Tüten reinstellen. Meine Tüten will ich. Da kommt ein Bulle. Ruf ihn her. Er freut sich, wenn er dir einen Gefallen tun und mir Ärger machen kann. Sie Spinner. Probier's aus. Was spielen Sie mir vor? Das arme Opfer staatlicher Repression? Überzeug dich selbst, für wen er im Zweifel Partei nimmt. Der nimmt nicht Partei. Allenfalls würde er eine Situation beenden, die außer Ihnen wohl jeder als unerfreulich empfände. Also das ist jetzt angekommen. Besten Dank, ich gehe. Gruß an den Gatten, Elke. Woher kennen Sie meinen Vornamen? Das war schwierig. Es hat mich fast überfordert. Ich musste ins Telefonbuch gucken. Guten Tag, Frau Berg. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, danke. Ich komm klar. Der junge Mann ist ein Bekannter von Ihnen? Wir kennen uns aus dem Obst- und Gemüseladen. Falls ich irgendwas für Sie tun kann, jederzeit vorbei. Danke, Herr Wachtmeister. Gruß an Ihren Mann. Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Mhm. Herr Taylor. Das hört man gern. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Falls ich irgendwas für Sie tun kann, jederzeit. Sowas hat zu mir noch kein Bulle gesagt. Ulkig, ne? Aber vielleicht schaue ich ihn freundlicher an. Du hast mich nicht verhaften lassen. Er hätte Sie nicht verhaftet, Sie Affenkopf. Höchstens weggewiesen. Was haben Sie für eine Vorstellung vom Gesetz über Ordnungswidrigkeiten? Und damit lässt du mich jetzt allein, ja? Mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Einen guten Tag wünsche ich. Peter, Ich bin wieder da. Hast du alles? Kann ich dir was Gutes tun? Möchtest du Tee? Danke, Schatz. Bei der Hitze lieber was Kaltes. Ja, ich habe auch kalten Tee. Hervorragend. Mit Zitrone? Oh, noch besser. Darf ich dir erzählen, was ich erlebt habe, oder stürzt dich? Meine Kleine hat was erlebt. Ein Kunststudent hat mir die Tüten zum Auto getragen, vom Eckart aus. Eckart? Na, das Obst- und Gemüsegeschäft. Ich kann davor nicht parken. Das ist immer so eine elende Schlepperei. Ja, ist eine blöde Kreuzung. Ich erinnere mich jetzt. Eckart sollte Stellplätze ausweisen. Stattdessen hat er sie abgelöst. Abgelöst? Man zahlt 15.000 Mark für jeden Stellplatz, den man ausweisen müsste, aber nicht ausweisen kann. Der Stadtkämmerer strahlte, es waren viele. Du findest natürlich immer einen Stellplatz in der Tiefgarage. Interessiert's dich gar nicht? Alles interessiert mich, was meine Süße beschäftigt. So, er ist ein bisschen irre. Ich bin nicht ganz sicher, wen du meinst. Den Kunststudenten, der mir die Tüten zum Wagen getragen hat. Sehr kavaliersmäßig. Lobenswert an sich hat man selten. Na gut, ich montiere deinen Tee. Also, er ist irre. Ja, er muss irre sein, wenn er Kunst studiert. Was fängt er mit seinem Abschluss an? Man wird Kunsterzieher, denke ich. Unser Einstellungsstopp bleibt in Kraft. Wusste ich gar nicht. Er weiß es, verlass dich drauf. Ist der junge Mann von hier, aus unserem Viertel? Er hatte keinen Schirm dabei, obwohl Regen angesagt war. Er hat wohl einen kurzen Heimweg. Ja, von hier. Was fiel dir sonst an ihm auf? Er dachte, er kann verhaftet werden, weil er mich angequatscht hat. Schien ihm ernst zu sein. Ich sag den Jungs von der Sicherungsgruppe Bescheid, falls er dich nochmal belästigt. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Rechtsausschusses fest. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es tut mir leid, dass ich Sie schon wieder bemühen muss. Aber die Sache Peter Berg läuft leider nicht ganz so, wie wir es uns gedacht hatten. Die Empörung bei den Mandatsträgern ist derart, dass schon mehrere schriftlich protestiert haben oder ihren Protest ankündigen. Die Immunität aufzuheben sei undenkbar. Tja, damit wird unser Beschluss hinfällig. Und der Fall Berg muss, wenn auch in nicht öffentlicher Sitzung, vor dem Plenum debattiert werden. Für uns heißt das zunächst, da ist nichts mehr unterm Deckel zu halten. Am besten arbeiten wir sofort eine Presseerklärung aus. Beziehungsweise legen uns zurecht, wie wir der Öffentlichkeit... Es sollte aber nicht nach einer Sprachregelung klingen. Richtig, richtig. Die Formulierung muss mit viel Fingerspitzengefühl abgefasst werden. Ja, vielleicht und ungefähr so. Der Generalstaatsanwalt will ermitteln, inwieweit die Aktenvermerke ernst zu nehmen sind. Das sei noch unklar. An einer Klärung sei niemand mehr interessiert als wir und natürlich Kollege Berg. Sehr gut. Ja, das ja, ja. Gut. Ja, ja. Sie haben jeden Tag zwei Tüten, Frau Berg. Nie eine oder drei. Wie kommt das? Sind Sie schon wieder auf eine Tasse Kaffee aus? Was ist mit Ihnen? Wieso? Was soll sein? Sie sind deprimiert, das sehe ich. Was ist passiert? Was glauben Sie denn, hm? Keine Ahnung. Sie sind reich, Sie sind bildschön, Sie sind gesund, das kann Ihnen schon querlaufen. Und wenn Sie Ihre Fantasie noch so sehr anstrengen, Sie kommen nicht drauf. Orgasmus-Schwierigkeiten? Sie fangen sich gleich eine ein. Ich betrachte mich als geohrfeig. Kriege ich jetzt meinen Kaffee? Ich höre auch interessiert zu. Übrigens Carsten. Wie bitte? Mein Name ist Carsten. Ich dachte, wenn Sie nicht gern geduzt werden, ich aber doch immerhin mit sehr viel Mühe Ihren Vornamen recherchiert habe. Im Telefonbuch. Korrekt. Dann versuchen wir es mit den mir so genehmen Vornamen und dem Ihnen genehmen Sie. Okay? Zucker? Danke, ich habe Süßstoff dabei. Das klingt so blöd. Ich weiß kaum, wie ich sagen soll. In den neuen Stasi-Akten ist mein Mann als EM geführt. Quatsch. Sehen Sie, Sie sagen es auch. Jeder sagt es. Und trotzdem steht morgen in der Zeitung, dass die Aufhebung seiner Immunität vom Landtag beschlossen werden soll. Mich tritt ein Mammut. Mich der Fernsehturm. Wenn ich nur wüsste, was ich morgen für ein Gesicht auf der Straße mache. Aber sowas quatscht doch hier jeder. In dieser Schlafstadt ist ja nichts anderes los als Getrate. Jagedi, jagedi. Also ich an Ihrer Stelle wäre stolz, nicht einen Kapitalistenknecht in der Familie zu haben, sondern einen Kundschafter des antiimperialistischen Lagers. Gott, Carsten, was sind Sie naiv. Als ob nicht jeder was davon gehabt hätte. Die Russen so gut wie die Amis. Ich find's gigantisch. Ein Genosse lässt sich im Herzen der Bestie als Schrittmacher einsetzen. Ach, das ist mir viel zu euphorisch. Die Information kommt von den Medien des Imperialismus. Was haben wir von denen zu erwarten? Desinformation. Wir können die Aktion nicht fortsetzen. Oder willst du einen Mann in die Luft springen, der vielleicht unser kühnster Genosse ist? Ja, das glaubst aber bloß du. Er hat sich als Reaktionär getarnt, um desto effizienter für uns arbeiten zu können. Ich finde das riesig. Herr, dein Vorschlag? Aktion stornieren, wie bisher. Und eine Entscheidung der führenden Genossen suchen. Ich meine, die Aktion Taubenschlag ist von der Kommandoebene angeordnet worden. Nur dort kann der Befehl zurückgenommen werden, nicht innerhalb der Einsatzgruppe. Carsten... Die führenden Genossen riskieren auf keinen Fall, dass wir einen Top-Agenten des Anti-Imperialismus liquidieren. Das weiß ich jetzt schon. Der ist vom Bundeskriminalamt. Ah ja. Und ich darf doch bitte gleich sagen, dass ich sehr irritiert bin. Noch steht mein Mann als Abgeordneter unter dem Schutz der Immunität. Sie soll aufgehoben werden, steht in der Zeitung. Nicht, sie ist aufgehoben, Herr Kriminalrat. Sie haben völlig recht, gnädige Frau. Ich wollte lediglich... Darf ich auch mal was sagen? Um mich geht es schließlich. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich mit der Ermittlungsbehörde kooperiere. Die Frage ist doch, kooperiert die Ermittlungsbehörde mit uns? Ja. Mensch, Peter, wegen einer blöden Namensgleichheit oder einer Denunziation soll vergessen sein, was du in 20 Jahren für diese Republik geleistet hast. Kind, beruhige dich. Empfiehl das deinem Gast, der soll sich beruhigen. Guten Tag, Herr Kriminalrat. Guten Tag. Ja, eine temperamentvolle Frau ist das schönste Geschenk, das das Leben einem Mann machen kann, sag ich immer. Und mit Recht. Ich gebe Ihnen Recht, Herr Berg. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Wie ist es denn bisher gelaufen? Irgendetwas Ungewöhnliches zu verzeichnen? Sie haben mich eigens darauf hingewiesen, ich soll auch auf Kleinigkeiten und scheinbare Belanglosigkeiten achten. Ja? Ich würde es sonst nicht erwähnen. Meine Frau hat, scheint wirklich ein Zufall zu sein, einen jungen Kunststudenten kennengelernt, der offenbar zu unseren eher rebellisch gestimmten Mitbürgern zu zählen ist. Name? Carsten. Er hat nur seinen Vornamen genannt. Schon das weist ihn natürlich als Mitglied der sogenannten alternativen Szene aus, die bekanntlich außer einigen Lifestyle-Lockerungen nichts zu bieten hat, besonders keine Alternativen. Wo trifft Ihre Frau diesen jungen Mann gewöhnlich? Ich brauche Einzelheiten. Oh je, oh je. Also, vormittags 10 Uhr, immer so zwischen 10 und halb 11 jedenfalls, fährt sie einkaufen. Sie benutzt ihren eigenen Wagen. Er scheint das zu wissen. Er hat sie also ausgespäht. Naja, dramatisch formuliert kann man es als Ausspähung bezeichnen. Vielleicht ist es aber wirklich reiner Zufall gewesen. Wir klären das. Du bist wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt. Warum? Schon allein, wie du angezogen bist. Siehst du mich deshalb aus? Naja, dann wirst du mir ähnlicher. Und diese Klunker, die klirren ja richtig. Du trägst zigtausend Mark auf dir rum. Ich habe auch mal studiert und hatte nichts. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sicher, hörte genau solche Platten. Du hast Brecht gehört? John weiß wohl mehr, ich war friedensbewegt. Magst du eine Zigarette? Jetzt? Naja, rauchst du davor oder danach? Kommt drauf an. Worauf? Ob ich zuvor nervös bin oder hinterher. Und du hältst mich für schwierig. Du kannst recht nett sein. Was tust du hier, wenn du mich nicht nett findest? Tja, was suche ich bei dir? Meinen Mann? Oh, ich muss doch bitten. Ja schon, ich will rauskriegen, ob es möglich ist, dass er einer ist wie du. Einer wie ich? Ob er Kommunist sein könnte. Ich bin eigentlich Anti-Imperialist und das kann jeder sein. Oh nein, mein Mann ist so verschieden, ihr habt nichts gemeinsam. Alles an dir ist anders. Weil du dir nichts leisten kannst, glaubst du, es liegt am Geld. Aber das ist es nicht. Herr Puhn, als du im Bad warst, in deinen Schrank gesehen. Augenblick, du hast was? Deine Garderobe überprüft. Na, hör auf, dich dauernd zu schämen, weil du nichts hast. Wenn ich gar nichts hätte, dann bliebe mir wenigstens meine Intimsphäre. Außer du trampelst rein. Ey, das sagst du mir, während du mir aus der Bluse hilfst? Was hast du denn gesucht, respektive gefunden? Ich wollte deine Garderobe überprüfen. Eins weiß ich jetzt schon, es ging schnell. Die blaue Jeans, die weiße, die grüne hast du noch an? Worauf willst du hinaus? Kein Anzug, keine Krawatte. Hatte ich nie, zieh ich nicht an sowas. Siehst du? Mein Mann aber schon, auch während er studierte. An den Klamotten allein kannst du die Weltanschauung nicht festmachen. Das sind doch nicht nur die Kleider. Auch der klassenbewusste Gewerkschafter steigt in seinen Anzug, bevor er sich vor die Belegschaft stellt. Oh Gott, mein Mann kann unmöglich für ein politisches Lager gearbeitet und sogar spioniert haben, zu dem du dich bekennst. Vielleicht wärst du erstaunt, wie gut wir klar kämen. Peter und ich. Oh Gott, nein. Riskier's. Bring uns zusammen. Hass auf den ersten Blick. Ich liebe Lugano. Sogar im Regen ist es schön. Trotzdem, wir haben ja etwas weniger Nässe sehr bekommen. Ach du Armer, bist du an der Schulter schon ganz durchgeweicht. Du hältst den Schirm falsch. Ich halte ihn über dich, Kind. Ach, mir macht der Regen nichts. Ist dort nicht schon die Bank? Ja, und ich muss mich beeilen. Die erwarten mich. Hör mal, Kind, was machst du denn inzwischen? Mitnehmen willst du mich also nicht? Och. Weißt du, das ist langweiliger Formularkram. Nimm du den Schirm und sei in einer Stunde wieder da. Aber achte darauf, dass du halbwegs trocken bleibst. Klar, mach dir keine Gedanken. Bis nachher. Bis nachher. Regen im Paradies. Das ist ja eine Unverschämtheit. Stand das im Prospekt? Carsten, jetzt bin ich aber erschrocken. Ihr müsst euer Geld zurückverlangen. Oder ist es doch kein Urlaub? Ich muss sagen, ich bin im Moment sprachlos. Es wird ein Arbeitsurlaub sein, habe ich recht? Carsten, es passt mir nicht, dass du uns gefolgt bist. Mein Mann soll nichts merken. Dafür sorge ich schon. Ich habe ihn nicht geheiratet, weil mir an ihm nichts liegt. Sehr gut, du bist verheiratet. Ich respektiere das. Ich habe zur Ehe kein zynisches Verhältnis. Dann solltest du auch zu deinem Verhältnis kein zynisches Verhältnis haben. Gott, nee, das klingt jetzt wie Lyons und Lena. Was willst du hier? Dich sehen. Du spinnst. Das sagst du immer wieder. Du wiederholst dich, das ist monoton. Wechseln wir das Thema, okay? Was tut mein Genosse, dein Mann, in einer Schweizer Bank? Erledigt Geldgeschäfte, ganz offensichtlich. Und zwar solche, von denen der deutsche Fiskus nichts erfahren soll. Ich bitte dich, Carsten, du dramatisierst die simpelsten Vorgänge. Mein Mann hat ein Schweizer Konto, das haben viele. Und nicht gerade die Betreiber des Dritte Weltladens oder wer sonst deine Bekannten sind. Kriegt er hierher seine Stasi-Honorare überwiesen? Mein Mann ist nicht bei der Stasi, das ist eine Justizente. Darf ich Platz nehmen? Danke. Sehen Sie mich nicht an, Berg. Halten Sie die Zeitung vors Gesicht, wenn Sie sprechen. Ich melde Vollzug, Genosse Major. Es geht um den Transit großer Summen, Berg. Haben Sie genügend Firmenmäntel geschneidert und Geschäftsvorgänge fingiert? Die Kanäle reichen aus, um in einer Woche 300 Millionen ins Ausland zu schleusen. Wie war das so kurzfristig möglich? Genosse Major, ich bin gelernter Wirtschaftsanwalt. Ich berate meine frühere Kanzlei heute noch. Und die Herkunft der Mittel, sie dürfen nicht auf ihren Ursprung rückverfolgbar sein. Die Herkunft spielt überhaupt keine Rolle, sie wird verschleiert. Verlassen Sie sich auf mich. Ist die erste Rate verfügbar? Ich könnte sofort einzahlen. Wir tauschen die Aktenkoffer. Ich stelle meinen Koffer jetzt neben Ihren. Sie nehmen ihn an sich, wenn Sie abgeholt werden. Verstanden, Genosse Major. Der Koffer enthält 20 Millionen Mark. Kein Problem. Achten Sie bitte darauf, dass die Summen variieren. Hohe Transfers sollten mit niedrigen abwechseln. Ich mache entsprechende Meldungen. Jetzt die Liste der Adressaten. Finde ich sie im Koffer? Die Liste geht Ihnen extra zu. Wo liegen Ihre Bedenken? Die Liste ist ultrageheim. Sie enthält unsere zuverlässigsten natürlichen und juristischen Personen in aller Welt. Selbst wenn ich den Wunsch hätte, diese Liste zu missbrauchen, Sie haben mir sehr, sehr klar gemacht, dass Sie mich in der Hand haben. Nehmen Sie es nicht persönlich. Business as usual, ich weiß. Immerhin fand ich es etwas drastisch, meinen Namen in die Akten zu praktizieren. Das Parlament muss debattieren und entscheiden, bevor Ihre Immunität auch nur so weit aufgehoben wird, dass der Generalbundesanwalt gegen Sie ermitteln darf. Hausdurchsuchungen oder eine Verletzung Ihres Post- und Fernmeldegeheimnisses haben Sie ohnehin nicht zu befürchten. Dafür wären neue Plenumsdebatten und Entscheidungen erforderlich. Was für Rechte ich als Mandatsträger habe, weiß ich allein. Tun Sie, was verlangt wird, dann speisen wir Material in die Akten ein, das Sie wieder entlastet. Und zwar rechtzeitig. Das hoffe ich zuversichtlich. Sie können sich darauf verlassen. Ah, Sie kommen zu dritt, meine Herren. Bei größeren Einzahlungen empfiehlt es sich. Bitte folgen Sie mir. Peter? Hm? Dieser Kriminalrat will dich schon widersprechen. Und warum nicht? Rein mit ihm. Peter, ich weiß nicht mehr, was ich fühlen soll. Zum zweiten Mal taucht er bei uns auf. Du, ist am Ende doch was an den Vorwürfen dran. Aber die Vorstellung, du könntest dich mit der Stasi eingelassen haben, kommt mir so irrsinnig vor. Warum solltest du? Hm? Ja. Angenommen, du hättest mal bei einem Berlin-Besuch zu tief ins Glas geguckt und dann was mit einer Frau gehabt. Ich bin erwachsen, Peter. Mich schockiert so leicht nichts. Komm rüber damit und was haben sie mit dir gemacht, hm? Dich dabei gefilmt? Wenn du mich nur kurz mit meinem Peiniger allein lässt. Wir sprechen dann später über alles. Über wirklich alles? Großes Ehrenwort? Mit Schwertern und Brillanten. Mein Mann erwartet Sie, Herr Kriminalrat. Danke. Was wollen Sie denn noch? Sie schöpft Verdacht. Ich musste kommen. Dieser Kunststudent Carsten ist von uns überprüft worden. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er unter anderem Namen bei 2 terroristischen Anschlägen beteiligt war. Grund zu der Annahme? Wir haben ihn in einen kleinen Unfall verwickelt und dabei seine Fingerabdrücke genommen. Beim Vergleich mit daktyloskopischen Proben von 2 Tatorten der Terroristengruppe Joaquin ergab sich Übereinstimmung. Eingeschränkt dadurch, dass die Tatortproben verwischt und unklar sind. Dieser Carsten wird jetzt rund um die Uhr observiert. Was haben Sie vor? Wollen Sie ihn fotografieren, während er uns umnietet, um endlich Gewissheit zu haben? In dieser Richtung ungefähr bewegen sich unsere Erwartungen. Ihre Frau sollte es vermeiden, mit dem jungen Mann allein zu sein. War sie das denn? Das habe ich nicht gesagt. Es ist eine vorsorgliche Warnung. Natürlich war ich damals noch kein prominenter Politiker. Ich stand ganz am Anfang meiner Karriere. Und du weißt, wie ich bin. Ja, wie ich war. Erster Tag Besichtigung der Mauer, 2. Tag Ost-Berlin und Max-Engels-Platz. Ich zitterte vor Wut, von den Haarspitzen bis zu den Zehen. Das Grau in Grau, das Elend. Die Leute, die einen auf der Straße ansprachen und fragten, ob man ihnen nicht ihre lausige Uhr gegen D-Mark abkauft. Schließlich der verhärmte, vergrämte Mann, der nur eines will, dass seine Tochter es besser hat. Ein Sohn konnte es natürlich nicht sein. Ich habe in die Fluchthilfe eingewilligt, weil man mir versicherte, es sei leicht. Leicht? Ja. Ich sollte die Tochter zur Autobahnauffahrt so und so fahren, auf einem Parkplatz absetzen. Und dort wäre sie von einem LKW übernommen worden, einem Polen. Der hätte sie mit dem Frachtgut über die Todesgrenze gebracht. Irgendwie hörte es sich machbar an und ich dachte bei mir, wir empören uns immer so lauthals über die Untertanen, die gegen Hitler nicht aufzumucken wagten und hinterher an nichts schuld sein wollten. Nun handle, Peterle. Ja, ich handelte und wurde Haupt genommen. Fürchterlich. Es war eine Falle. Selbstverständlich war es eine Falle. Sie stellten mich vor die Alternative Bautzen oder Mitarbeit als Informant. Ich entschied mich nicht für das Zuchthauskind. Ich wählte die weniger ehrenhafte Lösung. Wieso hast du mir das nicht längst erzählt? Ich wollte dich nicht belasten. Wo ist mein Schlafanzug? Nimm einen frischen. Peter, warum bist du nicht einfach zum Verfassungsschutz gegangen? Ich meine, du kamst zurück und warst von der DDR-Spionage angeworben worden. Da geht man zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Zum Landesamt. Nein, das wäre zu gefährlich gewesen. Die Stasi hatte unsere Abwehr unterwandert. Ost-Berlin hätte es erfahren. Und dann? Na, ein Autounfall ist schnell arrangiert. Und wir beide. Wir hatten uns eben erst kennengelernt. Ich hing am Leben. Du hast tatsächlich für den Kommunismus gearbeitet. So schlecht, wie er heute gemacht wird, war er gar nicht. Lass uns doch professionell miteinander reden und nicht laienhaft. Wir sind nicht irgendwelche Zeitungsleser. Der Sozialismus war von den 2 großen Ordnungssystemen nach dem Krieg dasjenige, das zuerst implodierte. Soll ich dir aus deinen alten Reden vorlesen? Deine flammenden Aufrufe gegen Tyrannei? Das war ganz echt. Ich sprach aus meinem Gefühl heraus. Jetzt appelliere ich an deine Vernunft. Mit wem habe ich die letzten Jahre gelebt? Mit einem Mann, den ich gar nicht kenne. Aber Kind. Das kannst du mit mir nicht machen, Peter. Wohin willst du mit dem Koffer? Zu deiner Freundin? Ich bin nicht sicher, ob du noch ein Recht hast, mich danach zu fragen. Falls du zu deinem Freund Carsten willst. Der Kriminalrat lässt ihn observieren. Da bin ich aber beeindruckt. Er ist verdächtig, Kontakt zu Terroristen zu haben. Das kann ich jetzt glauben oder nicht, wie alles andere. Also gut, ich kapituliere und gestehe. Ja, ich offenbarte mich unserer Abwehr und war als Doppelagent tätig. Für Bonn, nicht für Ost-Berlin. Ich wurde von Köln geführt. Das ist der Peter Berg, den ich kenne. Ich begehe Geheimnisverrat. Den begeht der Generalbundesanwalt. Er zerstört deine Tarnung. Warum eigentlich? Er hat Stasi-Akten bekommen. Weil sie echt sind, stehe ich mit drin. Also ermittelt er. Unsere Abwehr könnte die Ermittlung durch einen einzigen Anruf stoppen. Na, Das empfiehlt sich wohl nicht. Lügst du schon wieder? Kind, du hast keine Ahnung, von welchem Kaliber die Affären sind, an die du rührst. Es geht um Hunderte von Millionen Mark. Nur einer kann die Welt retten, James Bond. Es werden Stasi-Gelder verschoben. Sie müssen gewaschen und ins Ausland transferiert werden. Die Vorbereitungen sind über meine frühere Sozietät gelaufen. Ach so, es ist Kohle im Spiel. Meine Aufgabe ist es gewesen, kann ich schon sagen. Sozusagen die Straßen zu bauen, auf denen die Stasi-Gelder transportiert werden können. Wer die Finanzwege kontrolliert, erfährt auch, was aus dem Geld wird und wo es landet. Korrekt, Kind. Was bist du, wenn alles klappt? Ein Held? Wünschst du dir einen? Eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Du solltest Politiker werden. Hallo, Elke. Ich dachte, du rufst mal an. Du solltest die Bedeutung kleiner Erlebnisse nicht überschätzen, Carsten. So cool bist du doch gar nicht. Ein Mann hat mir gestanden, dass er seit Jahren von der Stasi erpresst wird. Kannst du dir vorstellen, was das für seine Karriere bedeutet? Für mich? Was habe ich damit zu tun? Du nennst dich Genosse. Komm, lass mich in Frieden. Ich hasse dich und deine ganze ideologische Sippschaft. Elke! Elke, jetzt bist du aber diejenige, die spinnt. Politik ist eines, Liebe und Gefühl ist das andere. Dann nimm meine Gefühle ernst und mach die Mücke, Mensch. Damit wissen wir endgültig, er ist Genosse. Durch Erpressung angeworben. Trotzdem, wir dürfen ihn nicht in die Luft blasen. Solange die Eliten Krieg gegen uns führen, müssen wir sie dezimieren. Er und ein anderer, mir persönlich ist es gleich. Gott. An deiner Story stört mich einiges, Carsten. Ich verstehe nicht, was du meinst, Anita. Da ist ein Agent von Mielke. Jahrelang tarnt er sich derart perfekt, dass er zum Vorsitzenden des Innenausschusses in diesem Bundesland aufrückt. Ist doch köstlich. Gebe ich gern zu. Aber dann auf einmal legt er dem kleinen Frauchen Generalbeichte ab und sie gibt brühwarm alles an ihren Liebhaber weiter. Ich habe von Anfang an gewarnt, aber auf mich hört ja keiner. Was sagen die führenden Genossen? Die Einsatzgruppe Joaquin soll eine fundierte Lagebeurteilung abgeben, damit entschieden werden kann. Sinnvoll wohlgemerkt. Hey. Der Typ an der Kasse hat ein Funktelefon. Die Frau mit der Einkaufstasche auf. Notfall. Auseinandergehen und weg. Ergebt euch nicht. Zugriff. Das muss die Frau sein, die Anita genannt hat. Ruhe bitte. Carsten. Sofort Ringfahndung einleiten. Was soll ich den ganzen Tag tun als Rentner? Fütter ich eben Vögel. Darf ich auch mal in die Tüte greifen? Ja, fühl dich drin. Sie haben das Notsignal gesetzt, Genossin. Ja. Ich muss einen Notfall melden. Mein Mann hat die Transfers über die Bank in Lugano dem Verfassungsschutz offenbart. Er handelt in Übereinstimmung und unter der Kontrolle der deutschen Geheimdienste. Gott. Die Adressatenliste muss ihm schon zugespielt worden sein. Wir fahren nach Lugano. Dann ist die Liste in seiner Hand und damit in der Hand der Abwehr. Er braucht sie denen bloß durchzufaxen. Bedeutet seine Karriere ihm nichts? Nur wir können die Vermerke in den Stasi-Akten entwerten. Er verbrennt sich absichtlich selbst. Warum? Er will als Held dastehen, indem er offenbart, dass er in all den Jahren eben nicht von der Normannstraße ausgeführt wurde, sondern als Doppelagent von Köln und Wiesbaden. Ist das so? Tut mir leid, es gibt leider keinen Zweifel. Sie sind verantwortlich. Sie hatten diesen Agenten zu führen. Ich hatte ihn verdeckt zu führen, das war die Schwierigkeit. Sie haben viele Jahre lang ein Team mit ihm zusammengelebt und nicht bemerkt, wem er loyal war? Er hat sich als militanter Konservativer gegeben, auch mir gegenüber. Er hat ja nicht gewusst, welche Funktion ich... Aber die Problematik ist Ihnen ja bekannt. Ja, natürlich. Ich habe alle Informationen, die mir wichtig erschienen, weisungsgemäß weitergegeben. Für die Interpretation war ich nicht zuständig. Zweifellos wird Ihr Material überprüft werden. Davor habe ich keine Angst. Genosse General? Ja? Es gibt eine Vereinbarung zwischen der Führung und mir. Peter Berg ist nicht nur der Agent, den ich verdeckt zu führen hatte. Er ist auch mein Mann. Eine Eliminierung des Agenten... Egal aus welchen Gründen, kommt nicht in Frage. Selbstverständlich halten wir uns an die Vereinbarung. Soll ich dich abtrocknen? Du solltest dich noch rasieren, sonst denken deine biederen Schweizer Banker, deine Frau lässt dich verwahrlosen. Ja, da hast du recht. Sag einmal, Elke, dieser Carsten... Gibst du mir das Badetuch, bitte? Oh ja, Moment. Hier, bitte. Okay. Liegt dir viel an ihm? An Carsten? Wie kommst du auf die Idee? Er hat einer terroristischen Vereinigung angehört. Was? Der Kriminalrat hat mich informiert, dass es sich um eine sogenannte Einsatzgruppe Joaquin gehandelt hat. Da muss ich mich erst mal hinsetzen. Oh Gott, wissen die das genau? Bei der Verhaftung haben alle drei Mitglieder Widerstand geleistet. Eine Frau, bekannt unter dem Namen Anita so-und-so, ist verletzt worden. Ein Komplize namens Peer erlag den Schussverletzungen. Der dritte, Carsten, entkam. Gott sei Dank. Ich meine, nimm es mir nicht übel, aber ich kenne den Jungen immerhin, habe mit ihm einen Kaffee getrunken. Zielobjekt der Einsatzgruppe bin ich gewesen. Man fand bei der Durchsuchung von Carstens Bude allerlei Material, Notizen und, naja, was die wohl als ihre Infos bezeichnen. Ich habe die Sachen nicht selbst gecheckt, aber es ging einwandfrei daraus hervor, dass ich als Angehöriger der führenden Eliten ums Leben gebracht werden sollte. Mittels Autobombe. Der Wagen mit dem Sprengsatz wurde sichergestellt. Ich bin sprachlos. Entschuldige, aber ich glaube, ich brauche einen Cognac. Wir müssen das nicht im Bad besprechen. Ich kann gar nicht aufstehen. Meine Knie sind aus Margarine. Möchtest du dich hinlegen? Nachher vielleicht. Wo hat man die Sprengladung gefunden? Bei unserem Haus? Nein. In einer Tiefgarage. Das klingt so blöd, so verlogen, wie ausgedacht, aber hast du einen Ohrring vermisst? Weiß nicht, nein. Von deinem Bernsteinschmuck? Den trage ich nicht oft. Ich weiß, er ist von meiner Mutter. Ja, altmodisch. Also ein Ohrring, Bernstein in Silber gefasst, wurde hinterm Bett von Carsten gefunden. Habe ich dir nicht erzählt, dass ich ihn besucht habe? Möglich. Na, ich wollte rausfinden, ob es Gemeinsamkeiten zwischen euch gibt. Zwischen wem? Dir und Carsten. Oh, erlaube mal. Außer, dass wir beide Männer sind und dich reizend finden? Weltanschaulich, meine ich. Ja, ich war unsicher, was ich glauben sollte. Aber als ich Carsten in seiner Umgebung erlebte, war mir völlig klar, ihr seid derart unterschiedliche Menschen. Ihr könnt auch politisch nichts gemeinsam haben. Hm. Ich weiß nicht. Eine Frage des Lifestyle. Mhm. Honecker war bestimmt konservativer als ich. Alle die Politbüro-Häuptlinge waren es. Die hätten unser einen in sturer Traditionalität mit Leichtigkeit übertroffen. Carsten sah es ähnlich. Gewerkschafter seien die biedersten Erscheinungen, meinte er. Er hat recht. Oft sind sie das. Ich empfinde anders. Mir wurde plötzlich klar, du kannst unmöglich Kommunist sein. Das wurde dir plötzlich klar? Was jeder seit Jahren weiß? Du stehst als IM in den Akten. Wie viel Vertrauen du doch zu mir hast. Scheiß Dreckverfluchter. Nun sei nicht auch noch böse. Ich bin schon erschrocken genug. Wo ist Carsten jetzt? Abgetaucht. Wir haben ihre konspirativen Wohnungen. Er tut mir leid. Er war nett. Auf seine Art. Nur eben krank. Krank? Naja, ideologiekrank. Das sind die ja alle, mehr oder weniger. Wir haben auch unsere verwahrlosten Geschwister, die Neonazis. Carsten gehört zu den abgedrifteten Verwahrlosten des politischen Gegners. Ich stimme dir zu. Dann soll aber auch der politische Gegner sich Sorgen machen, wie er diese Randgruppe zurückholt, einschließlich Carsten. Das ist nicht unsere Sache. Und von unser einem erwarten wir auch gar kein Verständnis und keine Fürsorge. Allenfalls wirklich von den Linken jeder Couleur, ob rot oder grün. Aber er darf mir doch leid tun. Muss ich mir Gedanken machen, Elke? Lass die Späße. Ich bin eifersüchtig. Also das muss ein Scherz sein. Absolut nicht. Was hat der Kriminalrat dir erzählt? Was stellst du dir vor, einen zweiten Belmondo? Du hättest ihn sehen sollen. Ich habe mir nichts vorgestellt, ich habe mich gegrämt. Weißt du nicht, dass du deine junge Frau an langer Leine führen musst? Wenn ich meine Spontanität verliere, bist du der Leidtragende in bestimmten Situationen. Ne? Ich will dich nicht plagen, aber ich will auch nicht von dir geplagt werden. Du hast nichts zu befürchten. Ich habe in absolut eindeutigen Worten mit dem jungen Mann Schluss gemacht. Es ist unmöglich, dass er sich darüber täuscht. Gut. Das wollte ich wissen. Ich gehe zur Bank. Was treibst du inzwischen? Weiß nicht. Ich leg mich noch ein wenig hin. Mir ist noch ganz flau. Was konnten Sie ausrichten, Genosse General? Ich gebe Entwarnung. Aber mein Mann ist auf der Bank und tätigt die Transaktionen. Es sind Firmenmäntel umgeschneidert und Personen abgezogen worden. Das Geld kann ruhig fließen. Was als Endlager gedacht war, ist zum Zwischenlager umfunktioniert worden. Das etwa ist die Methode. Dann kam meine Meldung noch rechtzeitig. Ich bin von der Führung beauftragt, Ihnen höchstes Lob auszusprechen. Lob und Dank, Genosse. Habe ich einen Wunsch frei? Ich sollte denken, dass Ihnen im Rahmen des Möglichen nichts abgeschlagen wird. Ich will aussteigen. Mein Mann verbrennt sich selbst. Er wird damit als Agent wertlos. Lasst mich gehen. Ich will nur noch Frau Berg sein. Ich glaube, ich habe mich ans bürgerliche Leben gewöhnt. Nennen Sie es Verweichlichung, Egoismus, was Sie wollen. Ich nenne es ja selbst so. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt geworden für sowas. Aber Sie sind jung. Wie nett von Ihnen. Danke, Genosse General. Warum haben Sie uns dann noch diesen letzten unschätzbaren Dienst erwiesen? Ihr seid mein Zuhause gewesen. Jetzt steht ihr in der Kälte. Wer in der Kälte steht, muss einheizen und braucht Kohle, nicht? Auf Sie wollen uns warm. Ja. Mir reicht's. Ich kann nicht mehr. Haben Sie keine Angst. Es wird alles gut. Leben Sie wohl, Genosse. Sie auch. Wer war denn der Opa? Sieht ja aus wie Milovic. Wie kommst du hierher? Mit dem Auto. Richtig, du hast natürlich falsche Papiere. Der Zugriff in Deutschland hat sich ja bis nach Lugano rumgesprochen, merke ich. Der Kriminalrat hat meinen Mann informiert. Welcher Kriminalrat? Egal, vergiss ihn. Hör mal, du solltest dich nicht mit mir sehen lassen. Sie haben einen von meinen Ohrringen auf deiner Bude gefunden. Vielleicht überwachen sie mich deshalb sogar. Das weißt du nicht? Die informieren mich, wenn überhaupt, nur über meinen Mann. Viel Respekt scheinen sie nicht gerade für euch aufzubringen. Der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Ich besuche dich natürlich nicht ohne Absicht. Ich kann dir nicht helfen, Carsten. Doch, kannst du. Die Einsatzgruppe Joaquin ist liquidiert worden. Ein Kämpfer tot, eine Kämpferin nur noch knapp am Leben. Sie hängt am Tropf. Nur ich bin heil rausgekommen. Sei froh. Was glaubst du, was man in meinen Kreisen jetzt von mir denkt? Du fürchtest, als Verräter dazustehen. Die halten mich für einen V-Mann, Elke. Zumindest für einen, der blöd genug war, sich in eine Imperialistenmiete zu vergucken und ihr die Einsatzgruppe auszuliefern. Ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Ich habe es erst vorhin zu meinem Mann gesagt. Du bist schwer krank, Carsten. Ideologiekrank. Ich meine, echt therapiebedürftig. Was soll das werden? Hast du schon mal dran gedacht, dich in eine Gesprächstherapie einzugliedern? Dass ihr mit Hilfe der bürgerlichen Psychiatrie ins Hirn des revolutionären Subjekts greifen wollt, ehrt euch nicht, Elke. Der Versuch kann auch nicht glücken. Ihr verbrennt euch das Skalpell. Was fuchtest du mit der Knarre rum? Hey, steck das Ding weg. Hey, wenn das jemand sieht. Ist schade um dich. Aber ich muss mich gut machen. Wir möchten zu Herrn Berg, Kantonspolizei. Wir sind ihm telefonisch avisiert. Er erwartet Sie an der Bar. Danke. Herr Berg? Ja, grüezi. Worum geht es? Die nette Stimme am Telefon sagte nichts Näheres. Wir müssen Ihnen eine sehr ernste Mitteilung machen. Oh, wenn es um meine Bankgeschäfte geht, ich bin Rechtsanwalt und weiß sehr genau, was ich für Rechte... Auf Ihre Frau wurde geschossen, Herr Berg. Wo? Wann? Selbstverständlich stellen wir Ihnen alle Einzelheiten sofort zur Verfügung. Lassen Sie uns bitte nur eines vorweg bemerken. Die Polizei war in Minuten am Schauplatz. Wir haben die Personenbeschreibung und das amtliche Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs ebenfalls. Die Grenzstationen sind in Alarmzustand versetzt. Die Grenze nach Italien ist ja nah, wie Sie wissen. Trotzdem darf der Täter nicht hoffen, sie ungeschoren zu überschreiten. Das immerhin wollten wir Ihnen sagen. Es ist freilich ein geringer Trost. In welchem Krankenhaus liegt meine Frau? Sie wurde gar nicht ins Spital gebracht. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.